Den Meldungen aus Südkorea zufolge wurde das Passagierschiff Sewol, das infolge der Steuermanöver der Ex-Präsidentin Park Geun-hye und ihrer Umgebung 3 Jahre lang im Meer versunken blieb, wurde herabgezogen und traf am 31. März im Hafen Mokpo ein. Am 2. April gedachten zahlreiche südkoreanische Bürger der Opfer und forderten, die übrigen Leichen schnellst zu bergen und die Ursache der Schiffskatastrophe konsequent zu klären. In Zusammenhang mit dem Einlauf des Schiffes Sewol in den Hafen Mokpo behaupteten auch die Sprecher der Oppositionsparteien wie der Gemeinsamen Demokratischen Partei, der Partei des Volkes und der Partei für Gerechtigkeit mit Nachdruck, dass die Untersuchungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen und dass die Schiffsuntersuchungskommission schnelle und durchgreifende Ermittlungen durchführen soll.